Und du, mein geliebtes, gutgläubiges, treuherziges, argloses und kindlich reines deutsches Volk, erwache zur Mannheit erkennenden Schauens. Verjage in letzter Stunde die teuflischen Verführer sowie die selbst irregeleiteten falschen und unfähigen Führer und erringe und errette dir und hiermit allen übrigen Völkern der Erde die euch gemäße unerschütterliche Weltordnung eures lebendigen, fassenden Geistes. Und so ist denn auch dem Verfasser dieses Buches sein Leben klar und deutlich vorgezeichnet. Und nicht so sehr für ihn, als vielmehr für sein ganzes deutsches Volk wird seines weiteren Lebensverlauf von tief symbolischer Bedeutung sein. Gelingt es seinem, das ist also unser aller gemeinsamen Feind, weiterhin ihn zu verdächtigen und fernzuhalten, dann wird weiterhin das Wort über den Blick, das sekundäre Gedenke über den lebendigen Gedanken, der Schwindel über das Erfassen den Sieg davontragen. Lernt hin wieder das deutsche Volk den Wahrheitsbringer richtig sehen, wird es die Ausnahme, die die Regel bestätigt, arischen Geist und arisches Blut trotz jüdischer Abstammung erkennen lernen, dann wird es in dem gleichen Aufwachen aus wortgebundener sekundärer Verschlafenheit auch der Überfülle seiner Todfeinde gewahr werden, die, auf seine Wortgläubigkeit vertrauend, sich allenthalben vergiftend ins deutsche Lager einzuschmuggeln gewusst haben. Und so kommt denn in dem tiefen Bewusstsein um meines eigenen Lebens symbolische Bedeutung eine große und feierliche Ruhe in meine durch nichts mehr ängstlich zu machende und zu verstörende Seele. Bereit sein ist alles. Und so halte ich mich denn auch nach Vollendung dieses Buches bereit, erweckend und sehend machend die deutschen Lande zu durchziehen. Gegen die Allwissenheit und Allgegenwart des beweglichen Geistes gibt es nur ein einziges Mittel. Ein bis ins kleinste bewusstes und alle Methoden und Irreführungen des Feindes beherzigendes und also beherrschendes Verfahren. Und so muss denn jeder wissen, der nun endlich mir Glauben schenkt und auf mich zu hören gewillt ist, dass er nicht in alter Vertrauensseligkeit das altgewohnte Verfahren des Briefes verwenden darf, um mich zu rufen. Nur das lebendige Wort von Mensch zu Mensch und Angesicht zu Angesicht, die durch den Menschen überbrachte Botschaft also kann Zions Allgegenwart überwinden. Wer nach diesem Buche sich schriftlich an mich wendete, auf gewöhnlichem Wege, und dann erstaunt wäre, keine Antwort zu erhalten, für den ist alles Vorherige vergebens geschrieben worden. Und auch ich selber will keinen Schritt mehr ins Leben hinaus allein und ohne Zeugen tun, auf das kein Schwindelmanöver ohne das wichtigste Moment der Kontrolle mehr ermöglicht sei, will in die deutschen Hauptstädte ziehen und mich mit dem lebendig gesprochenen Worte dem deutschen Volke zur Verfügung halten. Einer meiner verständnisvollsten Beurteiler wagte es mir vorzuwerfen, dass ich Vorträge halte, wo ich doch durch meine Bücher zu wirken vermöchte. Auch dies ist tief symbolisch für des deutschen Volkes sekundär gewordene, entlebendigte Art. Denn wehe dem Volke und wehe dem Geiste, die so geartet sind, dass der tote Buchstabe als Geisteswirkung genügt und dass die wenigen Führenden, die auf solchem Wege lebendigen Geistes teilhaftig werden, nicht ungestüm danach verlangen, dem gesamten Volke diesen Geist zuzuführen, der ja nur ein Lebendiger ist, wenn der tote Buchstabe Vorahnung und Versprechen der unendlich reichen Fülle des wahren Lebens darstellt, des nunmehr nach dem Leben dürstende und verschmachtende Volk auch teilhaftig wird. Und so will ich denn mit bewusster Hand den Scheffel zertrümmern, unter den Zion das Licht eines ihm verhassten Geistes so lange verborgen zu halten und zu verstecken wusste, und verkünde hiermit, dass ich gewillt bin, die kommenden Jahre von deutschem Land zu deutschem Land und von Stadt zu ziehen, um mit den vier Vorträgen Deutschland oder Zion, wie sie den vier Teilen dieses Buches entsprechen, und mit einem fünften abschließenden, der deutsche Mensch und seine Errettung, und will unseren deutschen Ärzten vortragen, was der Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft und die Medizin miteinander zu schaffen haben, damit auch diese gefährliche Waffe der Vernichtung dem sich selber auserwählenden Volke aus mörderischen Händen geschlagen werde. Und ich will mit dem Vortrage Wort und Leben allen vermitteln, welches wortfassenden Geiste gemäß ist und welches zu seiner Vernichtung ersonnenen und gehandhabten Schwindel oder verderbte Entartung darstellt. und will jenen wenigen, die die philosophische Grundlage alles lebendigen Denkens zu erfahren begierig sind, die drei Vorträge jenes den gleichen Titel führenden Buches in gesprochenem Worte übermitteln. Sollte den Verfasser rätselhaftes Siechtum befallen oder gar plötzlicher Tod ereilen, so mag das deutsche Volk schon heute wissen, dass er, der bei ausgezeichneter Konstitution nur seinen hohen Zielen in Mäßigkeit und geregelter Lebenseinteilung lebt, nur durch ein jüdisches Schwindelmanöver einer jüdischen Schwindelkrankheit oder aber einem jüdischen Schwindeltod erlegen wäre. Dann aber soll auch das vernommen werden, was zu neuem Sinn und neuem Leben erstehen muss, wenn die Weltordnung des fassenden Geistes endlich errichtet werden wird. Und ich will im lebendig gesprochenen Worte meinem Volke das zuströmen lassen, was Sinn und Inhalt meines Lebens bildete, bevor der Verzweiflungszustand Deutschlands mich zum Verzweiflungspolitiker gewandelt hatte. Und so will ich jenen herrlichen Schätzen der Dichtung, aus denen der deutsche Mensch und die Selbstherrlichkeit des lebendigen Geistes am gewaltigsten erstehen, den Atem meiner Stimme leihen und will aus Nikolaus Lenaus geistigem Vermächtnis und will aus Konrad Ferdinand Mayers Heldenbuche Huttens letzte Tage all das erklingen lassen, von dem ich hoffe und meine, dass es den deutschen Menschen, auf den heute es einzig und allein ankommt, in den Herzen unserer Jugend aufzuerwecken, imstande ist. Dann aber will ich meinen Galileo Galilei lesen, sowie meinen Teuferius und Bedeutsames aus meinen Erzählungen und aus eigenen Versen, soweit sie dem neu zu belebenden deutschen Geiste zu dienen geeignet sind. Das alles will ich. Finde ich aber für diesen meinen festen Willen nicht das nötige Entgegenkommen, die tätige Unterstützung und die fördernde Liebe, ohne welche lebendiger Geist zunichte werden muss, gelingt's mir nicht, durch meines Geistes primäre Kraft den immer noch schlafenden lebendigen Geist im deutschen Volke zu erwecken und zu höchster Tatkraft aufzuschüren, dann war ich der Rechte nicht, oder aber ist dies deutsche Volk nicht mehr imstande zum Leben zu erwachen. So aber ist mein Wille, und also sehe ich meinen Weg. Führt er mich nicht zum Ziele der Verwirklichung, dass jene lebendige Tat im ganzen deutschen Volke gebären hilft, ohne welche kein Gott uns zu helfen vermag, dann sind Kampf und Leiden, wie sie mehr als 20 Jahre hindurch erlitten wurden und zur Erkenntnishöhe dieses Buches geführt haben, vergeblich gewesen, und ich will meinem Dienste am deutschen Volke selber ein Ende setzen, einem Dienste, dem ich erst dann befreit und erlöst aufatmend entsagen werde, wenn die Gefahr für das deutsche Volk glücklich überwunden sein wird, oder aber wenn mein verzweifelter Kampf nutzlos verliefe und durch mein Ausscheiden das Ende der mir selber auferlegten Pflichterfüllung herbeigeführt wäre. Und so hätte ich dann nur noch eine Frage zu tun und eine Sehnsucht auszusprechen. Wie lange wird's dem Erzfeind noch, Germania, gelingen, die gottgesandte Waffe dir heimtückisch zu entringen? Wann endlich siehst du, greifst du, hebst du dies Schwert, es kühn zu schwingen? Schlag zu, des Teufels List und Lug wirfst du zu Boden zwingen.